Deutschlandfunk. Das Feature. Und der 123. Große Preis von Berlin ist in diesem Augenblick gestartet. Wer setzt sich an die Spitze des Rennens? Nymphea. Nymphea und Dennis Schiergen. So hat Nymphea bereits den Scheitel des Schlussbogens durchschritten und kommt als erstes Pferd hier in die Zielgerade in diesem Augenblick hinein. Das sind fast 100 Meter bis zu Temida, bis zu Meandre, Nordvulkan, Girolamo und Don Harling. So Dennis, jetzt zeig mal, was du kannst, auf die 400 Meter Marke zu Nymphea. Wie weit geht der Ausreißversuch? 200 Meter noch bis zum Ziel. Reicht die Luft noch? Nymphea ist voraus. 150 Meter Temida. Philipp Minay gibt alles. Meandre dahinter mit Mirko Demore. Aber Nymphea, sie geht nach Hause im 123. Großen Preis von Berlin. Dennis Schirgen zückt den Stift und schreibt sich ein in die Geschichte, in die Siegerliste des Großen Preis von Berlin. Temida wird Zweite, Meandre Dritte, dann Girolamo vor Don Harling und Nordvulkan. Was für ein Ritt von Dennis Schirgen. Der Jockey. Ein Feature von Tim Staffel. Ja, Dennis Schirgen hat Kraft, Ausdauer und Instinkt. Also er reitet sehr flexibel und er kann im Endkampf einiges gegenüber seinen anderen Gegnern noch herausholen, weil er in der Lage ist, durch seine Bewegungen und durch seinen Einsatz nochmal das Pferd länger zu machen. Und ein Pferd länger machen heißt, dass es bei jedem Galoppsprung noch ein paar Zentimeter mehr Boden gut macht. Ich denke, bei seiner Größe wird das Problem der Gewichtszunahme für die Zukunft eine Rolle spielen. Dennis Schirgen ist 20 Jahre alt, 1,74 groß, 56,5 Kilo schwer, dreifacher Amateur-Champion und seit 2014 Profi-Jockey. Man versucht wirklich an jeder Ecke, wo es nur geht, an Gewicht zu sparen. Wenn es halt dann darum geht, dass man sein Minimumgewicht bringen muss, dann hat man wirklich einen ganz, ganz kleinen Sattel, die ganz leichten Gurten, nochmal Stiefel, sag ich mal, die wirklich nur wie eine zweite Haut aussehen. You drive, me drive, yes. Nochmal eine leichtere Hose, die aussieht wie Papier. Man versucht das halt alles so zu optimieren, dass man, weil umso niedriger das Gewicht man reiten kann, umso mehr Pferde kann man theoretisch reiten. Weil in den Rennen sind die Pferde halt, tragen die Gewichte immer normalerweise zwischen 52 und 63 Kilo. Und wenn ich nur 57, wie jetzt bei mir im Fall, reiten kann, dann fällt da natürlich schon ein ganzer Teil Pferde weg, weil das schon rein von der Theorie her nicht gehen würde. Ich bin schon bei den schwereren Jockeys dabei, oder einer der schwersten, weil es ist halt immer ein unglaublicher Kampf. Es erfordert viel Disziplin, viel Sport, man muss auf die Ernährung achten, weil anders geht es einfach nicht, um das Gewicht unten zu halten. Ich gehe sehr viel laufen, weil das halt bei mir wirklich sehr gut hilft. Dann ziehe ich mich warm an mit einem Schwitzanzug. Es ist halt irgendwann nur noch Flüssigkeit, was man verliert. Weil es halt im Gegensatz zu den Boxern, die sich wiegen und danach essen, trinken dürfen, ist es bei uns so, dass wir mit dem gleichen Gewicht zurückkommen müssen. Ich gehe morgens sehr früh in den Stall und die Uhrzeit kann ich da noch nicht essen, da ist mir noch nicht nach Essen zumute. Ich würde gern eine sehr große Küche haben, weil ich unglaublich gerne koche. Wenn man sich auch als Jockey, sag ich mal, eigentlich denkt man, das ist widersprüchlich, aber dadurch, dass man halt wirklich so diszipliniert sein muss beim Essen, beschäftigt man sich unglaublich viel mit dem Essen. Und da macht mir Kochen unglaublich viel Spaß. Der Tag ist eng getaktet. Freiraum gibt es wenig. Training, Studium, Fahrten zu den Renntagen. Um 9 Uhr abends schlafen gehen oder auch bis nachts auf der Autobahn unterwegs zur nächsten Rennbahn oder von dort aus nach Hause. Manchmal ist auch Vinzenz dabei, Dennis' jüngerer Bruder, Amateur-Champion 2014. Er und Dennis motivieren sich gegenseitig, als Trainingspartner, aber auch als Konkurrenten. Wenn ich selber halt nicht gewinne und er gewinnt, ist natürlich um einiges besser, wie wenn irgendjemand anders gewinnt. Aber was immer ein besonderer Reiz ist, sage ich mal, wenn ich mit ihm um irgendwie eine Position kämpfe. Ich kann mich erinnern, wir waren letztes Jahr einmal in Dortmund, da waren wir Dritter und Vierter, Zielfoto getrennt. Und da habe ich dann wirklich alles versucht, um Hauptsache, an ihm vorbeizukommen. Letztendlich bei Harzburg, da haben wir wirklich die letzten 400 Meter immer der einen Kopf vorne, der anderen Kopf vorne runtergekämpft, was natürlich nochmal ganz andere Energien freisetzt, weil man sagt, okay, kleiner Bruder, das geht nicht, da halte ich dagegen. Außerhalb der Renntage reitet Dennis täglich von 6 Uhr morgens an jeweils 5 Pferde für seinen Vater, der Trainer für den Stall Asterblüte in Köln. Man reitet so immer die Pferde, die gerade anstehen, die auch mal wichtigere Trainings gehen müssen. Sag ich mal, da kommen dann meistens dann die Profis drauf, damit die halt dem Trainer sagen können, ja, so und so fühlt er sich, so einen Eindruck habe ich von ihm, der ist im Moment gut drauf, der wird nächstes Mal gut laufen. Ja, und sonst im Training reiten halt wirklich die Angestellten, die die Pferde jeden Tag reiten und kennen, die das Pferd auch pflegen und ja. Jetzt kommt Hugo, unser Futtermeister, der hilft mir jetzt in den Sattel, wie man mich am Bein nimmt und auf das Pferd wirft. Und dann kann es jetzt schon wieder losgehen und ich bin auf dem nächsten Pferd unterwegs. Ich bin Futtermeister hier am Stall. Jetzt werfe ich im Moment die Leute hoch. Normal muss ich Futter vorbereiten für die Pferde und so Kleinigkeiten verarzten, wenn die so kleine Macken haben oder sowas. Und dann, weil man nicht irgendwie ein bisschen einen Doktor holen muss, das machen wir dann auch selber. Ne? Also wenn schlimm ist nicht, aber wenn so Kleinigkeiten. Ja, das ist mein Job. Hoppegarten bei Berlin. Seit 1977 ist Uwe Stech mit dem Rennsport verbunden. Nach einer Ausbildung zum Facharbeiter für Pferde war er Amateurrennreiter, dann Jockey. Erst nach 50 Siegen darf man sich so nennen. Seit 1990 arbeitet Uwe Stech in seinem Hoppegartener Stall am Holländer als Trainer. Training und Rennreiten sind zwei unterschiedliche Schuhe. Es gibt Jockeys, die sind hervorragende Arbeitsreiter und Rennreiter. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr selten, ganz selten. Es gibt welche, die sind hervorragende Jockeys, in der Arbeit taugen sie nicht viel und umgekehrt genauso. Weil dieser extrem kurze Bügel, dieses Finish, das wird in der Arbeit so nicht geritten. Peitscheneinsatz, die ganze gesamte Taktiererei im Rennen, die körperliche Fitness dieses Finish-Reitens, das wird alles in der Arbeit nicht gemacht. Training ist in erster Linie eine Gefühlssache. Es obliegt dem Einschätzungsvermögen des Trainers, wie hoch, wie oft er ein Pferd belastet, über welche speziellen Distanzen er geht. Das Ziel ist natürlich, das Pferd möglichst schnell zu machen, ist klar. Aber auch, es muss dabei physisch und psychisch stabil bleiben und soll ja auch seine Form über einen möglichst langen Zeitraum halten. Ich bin ja nun schon Jahrzehnte in diesem Sport. Dann ist da natürlich im Umgang eine gewisse Routine. Ich denke eigentlich gar nicht darüber nach. Der Pferdesport, das ist mein Leben. Ich denke auch nicht darüber nach, ob ich 12 oder 16 Stunden am Tag arbeite. Ob heute Sonntag ist oder Montag, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Dass ich hier im Stall bin, das ist mir ein Bedürfnis. Wenn meine Frau sagt, morgen ist Sonntag, wir haben keinen Renntag, wollen wir morgen mal früh ein bisschen länger schlafen und einen Tee trinken, dann machen wir das, aber dann zieht es mich eigentlich in den Stall. Nicht, weil ich muss oder weil ich Misstrauen habe, sondern ganz einfach, weil ich hier hingehöre. Ich war im Dresdner Zoo als Kind, sozusagen Amateur, das ist aber mehr so illegal gewesen, sage ich mal. Da habe ich da in verschiedenen Abteilungen bei verschiedenen Tierpflegern immer bei der Arbeit mitgeholfen. Immer sonntags bin ich früh um 6 aufgestanden, oder 5:30 und bin im Zoo. Und dort war eine Tierpflegerin, die war ehemals Berufsreiterin. Durch eine Rückenverletzung konnte sie den Beruf des Reiters nicht mehr ausüben. Und sie hat mich dann, weil ich damals so klein und fit war, hat sie mich an einen Trainer vermittelt in Dresden. Und so fing mein Einstieg im Rennsport an. Bevor für Uwe Stech die tägliche Arbeit mit den Pferden beginnt, füttert der Hobbyjäger jeden Morgen zuerst noch seine Küken. Das sind Küken vom deutschen Vorwerkhuhn. Das ist eine alte deutsche Haushuhnrasse. Ein sogenanntes Zwiehuhn, sprich Eier- und Fleischleistung. Die habe ich selber in der Brutmaschine ausgebrütet. Bock, bock, bock, bock. Mack, mack, mack, mack. Und 3 Stockentenküken. Mack, mack, mack, mack, mack, mack, mack, mack. Die brauchen eiweißreiches Futter von Insekten, während Küken da Kükenstartfutter bekommen können. Mock, mock, mock. Die Hähnchen schlachtet man dann weg. Also ich schlachte die dann weg. Lasse so 3 Stück übrig. Und von den Hennen, wenn da wirklich 10 Stück sind, es werden auch noch Verluste kommen durch Habicht oder Fuchs. So dass ich hoffe, dass am Jahresende vielleicht so 6, 7, 8 Legehennen übrig sind und 2 Hähnchen. Die Stockenten weiß ich noch nicht, die werde ich dann fliegen lassen. An einer Stockente ist nicht viel dran zum Essen. Das ist nicht so mein persönlicher Geschmack. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, die im Herbst zu schlachten. Aber da ist nicht viel dran. Mir ist jede Hausente lieber, weil die einen höheren Fettanteil hat. Stockenten sind sehr sportliche Modelle. Und da muss man dann schon wissen, wie man sie zubereitet. So, diese Pferde haben jetzt heute hier Trabarbeit. Diese Führmaschine, das ist eine riesengroße Erleichterung für uns in der Arbeit. Und wir können dadurch die Bewegungsintensität des Trainings deutlich erhöhen, sodass wir hier im Prinzip jetzt gerade 7 Pferde in der Maschine haben. Die Leute können im Stall arbeiten. Ich kann als Trainer genau beurteilen, sind sie im Gang rein, sind hier irgendwelche leichten Lahmheiten zu erkennen oder ähnliches. Ja, das sieht man. Wir haben Hengste, mit denen kann man nicht rumschmusen. Die muss man artgerecht behandeln. Dazu gehört Erziehung, ja, dass sie auch den entsprechenden Respekt im Umgang mit den Menschen haben. Ansonsten kann das für uns tödlich enden. Wenn 2 junge Hengste auf der Koppel miteinander spielen, wer das mal beobachtet, was da für Kräfte walten, und das ist Spiel, so eine Kräfte können wir Menschen gar nicht entwickeln. Von der Schlageinwirkung her, wenn wir ein Pferd maßregeln, können wir dem gar nicht wehtun. Können wir gar nicht. Das ist mehr der psychologische Effekt, um dieses Pferd darauf hinzuweisen, dass wir hier die Chefs im Ring sind und nicht sie. Das gilt auch für den Hufschmied. Das sind ja nun mal sensible, schnelle Pferde. Ja. Und da haben wir welche, die sind da gelassener bei der ganzen Geschichte. Und dann hat man welche, die sind einfach früher Menschen, die sind auch sensibler. Und der Schock, den wir hier gerade haben, das ist eigentlich ein ziemlich sensibler. Das Problem ist, wenn der eine andere Meinung hat, dann stehen denen seine 600 Kilo gegen meine 75 Kilo. Da ist dann mit dem Argument hier nochmal schon die Geschichte. Man muss schon den Punkt finden, wo man sich aufeinander einlässt. Das ist kein Job zum Geld verdienen. Weder bist du mit der Seele dabei. Weil dass du Angst hast oder nicht bei der Sache bist, das hat das Pferd schon gemerkt, bevor dir das bewusst ist. Die sind einfach noch viel feinfühliger als wir Menschen. Die verlassen sich nicht auf blöde Geblabbere. Die arbeiten noch viel mehr mit Gestik, Mimik und allen anderen. Ja, und deswegen sind die da. Haben die uns durchschaut, bevor uns das eigentlich wirklich bewusst ist. Von daher, entweder hat man die innere Einstellung und kann sich auch mal durchsetzen und kann auch mal einen Schritt zurück machen, oder das wird nicht. Also das ist zumindest schwer. Ich sollte mich idealerweise nicht in irgendein Pferd verlieben, weil wenn das Pferd sich verletzt oder nicht schnell genug ist, oder ich mich mit dem Besitzer nicht verstehe, dann wird dieses Pferd ganz schnell diesen Stall wieder verlassen. Ganz am Anfang hatte ich ein Lieblingspferd, sag ich mal, aber es war halt auch, die Besitzerin hat dann auch immer gesagt, ja, wenn du Rennen reitest, den darfst du dann nur reiten, weil ihr versteht euch gut, das sehe ich und du magst den und dann klappt das schon. Dann habe ich meine Lizenzprüfung auf dem Pferd gemacht, habe den halt vorgeritten in dem Prüfungstraining und dann habe ich auf dem auch meine ersten Rennen geritten und das war halt, sag ich mal, so spezielles Pferd für mich. Der war wirklich, wenn ich im Stall war, den habe ich immer geritten. Den durfte niemand anders reiten, den habe ich geritten. War schon ein besonderes Pferd für mich und die Besitzerin hat halt immer gesagt, ja, wenn du sagst, der möchte nicht mehr oder der hat nicht mehr diese Lust zu laufen. Wenn du das merkst, dann sagst du Bescheid, dann lasse ich den abholen, dann kommt er bei mir auf die Koppel und kann sein Rentnerleben genießen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, im Training war alles top, nur im Rennen war er dann nicht mehr so motiviert, hat nicht mehr den Einsatzwille gezeigt. Dann habe ich mit der Besitzerin gesprochen, ja, ich glaube, jetzt ist Zeit, sag ich mal, der hat mir so viel beigebracht, ich habe ihm so viel zu verdanken, dass der sich seine Rente verdient hat. Old Tuba was a racehorse, and I wish he was mine. He never drank water, he always drank wine. Diese moralischen Werte, Liebe zum Pferd und ähnliches. Wenn Dennis Schürgen am Sonntag ein Pferd X aus diesem Stall reitet, hat er null Beziehung zu diesem Pferd. Er hat eine allgemeine Pferdeliebe, das ist klar, sonst hätte er gar nicht diese Schritte bis zum Jockey gehen können. Ja, also einer, der mit Pferden nichts anfangen kann oder keine Beziehung hat zu diesem Tier, der setzt sich gar nicht erst drauf. Im Training für seinen Vater in Köln reitet Dennis manchmal Pferde, gegen die er dann, im Rennen, mit denen aus dem Stall von Uwe Stech antritt. Ich werde auch im Diana-Trail reiten, aber nicht die Stute, die ich jetzt hier im Training reite, nicht Nightflower, sondern Shivajia von Herrn Stech. Bei Nightflower wird der Stalljockey von meinem Vater reiten. Natürlich in einem großen Stall, wie hier bei meinem Vater, wo wir 125 Pferde haben. Reicht da ein Stalljockey nicht? Wir haben hier mehrere, die hier am Stall arbeiten, aber Angar Starke, der die Nightflower reiten wird in Hoppegarten, der hat halt immer die erste Wahl. Ich sag mal, bei Herrn Stech und mir ist das gleiche. Herr Stech hat nur 40 Pferde. Gut, nur ist auch, 40 ist auch schon eine ganz nette Anzahl. Aber da ist halt so, dass ich nach Möglichkeit wirklich alles reite. Und wenn natürlich dann in Hoppegarten Rennen sind, bin ich ja eigentlich immer da. Seit 2008 befindet sich die Rennbahn Hoppegarten in privater Hand von Fondsmanager Gerhard Schöning. Mein erster Bezug zu Hoppegarten kam dann, ich lebe seit über 30 Jahren in London. Da hatte ich in unserer Fachzeitung der Sportwelt, also Fachzeitung für den Rennsport, ursprünglich war Sport gleich Rennsport, nicht? In 20 Jahren war Fußball noch relativ unbedeutend. Und wenn man da auch hier in Berlin sagte, mein Sohn ist beim Sport, meinte man, der ist beim Rennsport und nichts anderes übrigens. Aber okay, da wurde also angeboten eine Reise nach Hoppegarten. Das war im Oktober 1989. Das war etwas ganz Besonderes und Ungewöhnliches, dass man also hier einen Einblick bekam. Da habe ich mich angemeldet und dann waren wir hier im Oktober zum Preis des Winterfavoriten, haben dann auch viele der Aktiven getroffen, die ja, uns das alles gezeigt haben, uns erläutert haben. Und damals, das war 3 Wochen dann vor dem Fall der Mauer, nur das wusste noch niemand, war hier eben schon ganz viel im Umbruch. Dann bin ich 6 Monate danach wieder nach Hoppegarten gekommen. Da gab es den Deutsch-Deutschen Renntag, der hieß erster Deutsch-Deutscher Renntag. Das war eine ganz besondere Sache. Nach dem Krieg sind noch vereinzelt Pferde aus dem Osten im Westen gelaufen und auch ganz gelegentlich umgekehrt. Und da hatten wir an diesem Renntag eine Situation, wo 24 Pferde aus Westdeutschland erstmals wieder hier in Hoppegarten gegen ostdeutsche Pferde liefen. Die westdeutschen Pferde waren überlegen. Was sich die Experten unter anderem damit erklärten, dass es in der Zucht der ostdeutschen Pferde eine zu kleine Population von Vollblütern gab, die sich nicht mit anderen Zuchtlinien austauschen konnten. Und das war eben ein Riesenereignis für den Rennsport auf ganz vielen Ebenen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich also nie gedacht, dass mir mal diese Rennbahn gehören würde. Noch hatte ich da irgendeinen Wunsch. Als Fondsverwalter also schon eine ungewöhnliche unternehmerische Herausforderung. Das hat mich gereizt, teilweise, weil ich sowas eigentlich in der Form noch nie gemacht hatte. Das erste Rennen. Dennis reitet Twilight. bin jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben hier. Jetzt gucken wir gerade, ob wir mal wetten können. Wir haben jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der glaubt, dass es im ersten Rennen gewinnen wird, Twilight. Aber wir glauben dem anderen, der uns einen anderen Tipp gegeben hat. Das fand ich ganz interessant, weil er sagte, das Pferd ist eigentlich egal, wichtig ist der Reiter. Und Alexander Peach soll das erste Rennen gewinnen. Schauen wir mal. Peachy gewinnt. So ist der Tipp. Und so werden wir jetzt auch setzen. An den Renntagen reitet man manche Pferde das erste Mal und hat dann wirklich nur diese 10 Minuten vom Aufsitzen bis zum Rennstart, um sich wirklich einzufühlen in das Pferd, sag ich mal, wie das tickt, wie es sich verhält. Aber man muss sich halt auch auf jeden Fall vorbereiten. Das heißt bei mir, ich gucke mir die Fachzeitung bei uns an, gucke mir die anderen Pferde an, aber gucke mir halt im Speziellen mein Pferd an, gucke mir Videos an, wie es geritten wurde, mit welcher Taktik es gewonnen hat und wie die letzten Rennen waren. Und dann gibt der Trainer mir halt nochmal dann seine Anweisung, seine taktische, wie er es am liebsten haben würde. Für mich macht einen guten Trainer auch aus, dass er nicht mir 10 Minuten lang erklärt, was ich zu machen habe im Rennen, weil das Rennen ist auch keine 10 Minuten lang. Dann kann ich ja, sag ich mal, wenn einem irgendwann so viel erzählt wird, man kann das gar nicht alles machen. Ein guter Trainer sagt einem wirklich in 2 Sätzen, pass auf, das hast du zu machen und fertig. Jetzt bei dem Twilight, das ist ein vollkommen anderes Pferd wie voriges Jahr. Wenn keiner geht, kannst du meinetwegen auch vorne gehen. Ja. Aber wenn du vorne bist, dann übertreibe den Fall nicht. Nee, auf gar keinen. Wenn er schwer auf die Beine kommt, dann hast du die gesamte Gegenseitenzeit pölt zu in eine günstige Position. Ja. Der hat das zweifelhafte Vergnügen, mich immer in der Arbeit zu schleppen. Also ist er Gewicht gewöhnt. Ja. Und wenn der in die Gerade kommt, der kannst du mir glauben, der ist konditionell in einem hervorragenden Zustand. Ja. Da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber reden. Dann haust du ihn auf die Wanne und dann schickst du ihn vorwärts. Im Jockeyraum sind die Anweisungen des Trainers allein für den Jockey bestimmt. Anders im Führen, wenn die Besitzer dabei sind. Manche Pferde sind einfach noch nicht so weit und man versucht natürlich dann auch den Besitzern nicht irgendwelche falschen Hoffnungen von vornherein zu machen. Manche Pferde brauchen wirklich einfach so 1-2 Starts, um das zu lernen. Andere brauchen dann halt so 2-3-4 Anläufe, bis sie dann verstehen, dass sie Rennpferd sind und ja, nach vorne laufen sollen. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zum ersten Rennen in Führing. An den Wettschaltern halten die Besucher das Geschäft am Laufen. Der Mindesteinsatz beträgt 50 Cent. Andere fiebern den Rennen auch ohne zu wetten entgegen. Dennis Schirgner, der war ja hier mal so toll. Der ist von Anfang an, war der Erste, vor 2 Jahren, glaube ich. Und dann hat er sich umgeguckt, so nach dem Motto, wo bleiben die denn? Bin ich richtig? Das war der tollste Renntag. Da jubelte ja die Tribüne. Also wir sind schon seit 40 Jahren hier in Hoppegarten, haben nie früher gewettet, haben immer nur mit den Kindern gesagt, was gefällt dir, welches Pferd, haben dann untereinander so, mein, das Pferd finde ich gut, du, und haben uns dann gefreut, wenn derjenige doch recht hatte. Dann war es sehr traurig, als die DDR dem Ende ging, ging das hier um Bach runter. Da hatten wir richtige Sorge, dass es kaputt geht und nach der Wende auch so. Und dann kam der, na, wie heißt der Leiter? Schönig. Ja, und als der kam, da hat gesagt, das wird was, zuerst hat er nämlich die Toiletten sanieren lassen und nicht seinen Thron. Und das finde ich super und darum bin treuer Anhänger ohne Wetten. Naja, also als jemand, der jetzt professioneller Anleger in Aktien war, wenn Sie sich jede Art von Wetten anschauen, da haben Sie immer einen Veranstalter, ob das nun der Totalisator ist oder der Buchmacher, der seine Marge macht. Das heißt, da wird immer weniger ausgeschüttet, als eingesetzt wird. Und das ist an Aktienmärkten zumindest langfristig doch unterschiedlich. Also Sie können sagen, hier ist schon eine Negativrendite eingebaut, während Sie an Aktienmärkten in der Regel langfristig eine positive Rendite eingebaut haben. Deshalb ist es auch sehr, sehr schwer, als Profi beim Wetten besser zu sein als der Markt. Eigentlich bedeuten Pferderennen Selektion. Wir wollen durch Pferderennen immer wieder die Schnellsten ermitteln. Mit den Schnellsten soll weitergezüchtet werden, um die Rasse zu verbessern. Pferde sollen über einen bestimmten Zeitraum geprüft werden, um zu zeigen, dass sie auch hart genug sind. So, und dass diese ganzen Menschen da zugucken, das ist lediglich ein Nebeneffekt, um die ganze Sache finanziell rentabel zu gestalten. So, So, jetzt müssen wir einmal gucken, wo Herr Stech ist mit den Besitzern. So, mein Gutster, wir haben alles durchgesprochen. Siehst du ja, was das für ein Bauernweiser ist. Da ist er, die drei. Ja. Kleiner ist er nicht geworden. Nee, du hast ja. Aber du, und jetzt im Gegensatz zum vorigen Jahr war der sehr, sehr ängstlich. Bei dem Typen kannst du jetzt ruhig ein bisschen ruppig sein. Das ist ein richtiger Lausejunge, der so ein bisschen, sag ich mal, eine feste Hand braucht. Den kannst du zusammenrütteln. Ich bin sonst nicht so, aber den kannst du zusammenrütteln. So, geht los. 8, 4, 7, 2, 4, 7. Die 3 und die 9. Es ist die Unruhe bei Twilight zu sehen in der Box. Unterstattersorder und die Boxen haben sich bereits geöffnet. Zum ersten eines Tages zum Altano-Rennen über 1800 Meter. Proud Rock und Alex Peach haben das Kommando mit zwei Längen vor Twilight weiter außen. Dann sehen wir innen an der Ecke galoppierend Arizona vor Tabaluga. Dann Wirbelwind mehr in äußerer Spur. Proud Rock führt mit 5-6 Längen Vorteil vor Arizona. Dann Twilight. Dennis Schirgen beginnt zu schieben. So kommen die Pferde jetzt in die Zielgerade hinein und der Vorteil sind unverändert 4-5 Längen. Zwischen Arizona und Proud Rock Endkampf. Dann kommt Twilight jetzt in die Partie. Twilight und Arizona. Twilight und Arizona, das sind die Pferde hier im ersten Rennen. 100 Meter noch. Twilight ist voraus für Arizona. Das auf Carolina und Wirbelwind vorne. Twilight und Twilight gewinnt. Twilight gewinnt das Altano-Rennen. Vor Arizona beim Wirbelwind Dritter. Vor South Carolina. Kompliment an Dennis Schirgen. Ohne seine Schwerstarbeit, die er schon Anfang der Geraden geleistet hat, wäre das wahrscheinlich in die Hose gegangen. Also er hat hier sein Reitgeld bitter und hart verdient. The time of camp was taken, all our eyes have seen the patient. The feet by her, they touched the ground, the speed was so amazing. Wish me luck, follow to, follow to the idolize. Immer wieder gibt es Rennen, über die man sagt, der Jockey hat sie gewonnen. Die Leistung des Pferdes soll das nicht schmälern. Wie Dennis Schirgen den großen Preis von Berlin gewonnen hat, die anderen haben geschlafen. Er hat sein Pferd da gehen lassen, die anderen haben das falsch eingeschätzt. Das hatte Dennis gewonnen, es war ein Husarenritt. Auch mit etwas Glück, wenn das Pferd zu früh zusammengebrochen wäre, da hätten alle geschrien, so ein Idiot. Das konnte ja nicht gut gehen. So hat es bis zur Ziellinie gereicht, das Benzin. Dann war es wieder genial. Es gibt eben Talente oder auch Antitalente. Die Reiter mit wenig Talent, wenn man dann sagt, müssen sie an sich arbeiten und das und das und das, okay, werden aber nie Spitzenleute. Sergei Gorjanow war ein Reiter der besonderen Art. Erst mit 40 Jahren begann er seine Karriere als Amateurrennreiter und kaufte sich sogar eigene Pferde, um überhaupt starten zu können. Was einen da antreibt, dass der Flash, ja, es ist die Schnelligkeit, Geschwindigkeit und diese Urgewalt des Pferdes, diese Urkraft, die Galoppade ist so massiv, dass sie die Fußung der Galoppaden gar nicht mehr spüren, sondern man hat das Gefühl, dass man schwebt sozusagen zwischen Himmel und Erde und diese urgewaltige Kraft des Pferdes, die treibt dich nach vorne. Die englischen Adligen haben das ja in ihrer Freizeit betrieben. Ja. Der Begriff des Jockeys, das kommt ja von Join, also Freude. Da ist das hergeleitet, Jockey. Das war so ungefähr, bevor ich laufen konnte, saß ich schon auf dem Pferd, dadurch, dass mein Vater selber Jockey war und mehrfacher Champion war und danach Trainer geworden ist, hat er mich schon, bevor ich überhaupt laufen konnte, aufs Pferd gesetzt und halt festgehalten. Deswegen kann ich mich daran nicht wirklich erinnern, weil ich einfach zu klein war und die Fotos noch kenne. Aber ich habe dann peu à peu, sag ich mal, erst mit dem Pony angefangen, dann habe ich noch Reitunterricht im Reitstall bekommen, damit ich auch da so die Basics aus dem Dressur und Springen lerne. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit 10 Jahren die ersten Ponyrennen zu reiten, um dann mit 15 zu den Amateuren zu wechseln und dann die Rennpferde im Rennen reiten zu dürfen. Sitzen ja eigentlich nicht mehr wirklich wie die Dressur- oder Springreiter, sondern stehen dadurch, dass halt die Steigbügel sind sehr kurz, damit man sich halt optimal auf dem Pferd ausbalancieren kann und, sag ich mal, genau den Schwerpunkt richtig setzt, dass das Pferd wirklich so wenig Belastung hat von oben, wie es geht. Dadurch, dass man das Pferd, wir nennen es zusammennimmt, sag ich mal, dass man die Zügel kürzer nimmt, sich richtig flach über das Pferd legt und das Pferd dann mit den Händen nach vorne unterstützt, sag ich mal, es richtig nochmal ein Stück weiter nach vorne schiebt, dass es sich noch mehr strecken kann und noch einen Tick schneller galoppieren kann. Ich fand es interessant, so diese Basics, dieses andere Reiten zu lernen, weil es einem unglaublich viel auch hilft, sag ich mal, um auf Pferde eingehen zu können. Aber wenn man dann noch so die Geschwindigkeit, wenn die Startboxen aufgehen, dann ist man da so drinne, dann schaltet man einfach, sag ich mal, alles ab außen um sich herum und konzentriert sich so auf das Rennen, ist so drinne, wirklich eins mit seinem Pferd und sieht die Konkurrenz und muss dann binnen Hundertstel oder Tausendstel entscheiden, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Gehe ich in die Lücke rein oder warte ich lieber, ziehe ich hinter das Pferd? Wie entscheide ich mich nach dem Start, wo will ich gehen? Das gehört irgendwo schon dazu, Pferde ohne geht eigentlich nicht. Sag ich mal, es war erst mein Hobby. Wenn man es sonst im Beruf macht, das schon, das gibt es eigentlich nicht. Nur ich weiß halt bei mir nicht, wo mein Gewicht hingeht. Von daher muss ich jetzt gucken. Deswegen studiere ich ja auch, dass ich dann sehe, ja, geht das, bis ich 40 oder 50 bin, oder geht das wirklich jetzt nur noch ein paar Jahre und dann muss ich was anderes machen, weil das Gewicht nicht mehr passt. Das kann ich halt jetzt noch nicht sagen, das weiß ich noch nicht. Aber ich sag mal, wenn es nur ein Kilo mehr wird, dann macht es eigentlich wenig Sinn. Das zweite Rennen. Dennis reitet Rosenkönig. Das Pferd Rosenkönig, also er ist erstmal von der Optik her ein Schönling. Und er ist auch vom Charakter her ein Goldstück. Also ein richtig sympathisches Pferd. Im Rennen neigt er dazu, dass er in der Anfangsphase ein schnelles Rennen braucht. Er ist etwas heftig. Er möchte schneller gehen, als er soll. Es liegt also dann in der Hand des Jockeys, da so ein bisschen das Tempo rauszunehmen, ihn zu regulieren, gefühlvoll zu regulieren, dass er sich selbst in der Anfangsphase nicht überfordert. Die Rennbahnbesucher platzieren ihre Wetten. Rosenkönig, Rosenkönig, Rosenkönig. Tja, er könnte, der Schirken ist ja gut, ne, als Jockey, ne. Aber manchmal wetten viele auf den Reiter. Wenn das nichts bringt, dann sieht das Pferd schön aus. Und das sind alles so Dinge, man kann da wirklich nichts sagen, ne. Ich bin schon hier gewesen, habe nicht einmal ein Pferd gesehen. Ja, also es geht wirklich das Interessante, wie sich so ein Pferd darstellt. Nicht im Aussehen, sondern im Platz. Ne? Das ist für mich interessant. Also die 5 wird erster, zweiter, so viel können wir ja verraten. Gem Gum und Eddie Pedrosa reitet und demzufolge wird er weit vorn landen. Ist ein guter Reiter und Trainer ist auch vernünftig. Der kommt auch nicht umsonst aus Gelsenkirchen hierher und demzufolge rechnen wir starke Chancen aus. Rosenkönig, ja, das ist ein Pferd, was so Dritter werden könnte. Jockey versteht sich mit den Pferden vom Trainer und demzufolge könnte dranlaufen. Wie gesagt, es ist ein sehr offenes Rennen. Das ist wie für einen anderen beim Fußball. So sind wir mehr oder weniger auch mit Kumpels, Freunden, Familie unterwegs. Haben einen schönen Nachmittag. Wenn man gewinnt, ist der Nachmittag noch besser. Ja, und wenn man verliert, das gehört dazu, sonst sollte man nicht wetten. Aber Pferderennen ohne Wetten ist natürlich auch wieder nichts, weil das Prinzip ist ja, davon lebt erstmal der Rennverein mehr oder weniger. Und wir haben hier genug Bahnen bzw. kleine Rennvereine, die schon ausgestorben sind mehr oder weniger und geschlossen haben. Und dann sollte man die, die noch sind, wenigstens noch am Leben halten damit. Und demzufolge fahren wir auch deutschlandweit eben auch rum, fahren auch nach Paris mal, wenn Höhepunkte sind. Ja. Vom Führing aus schickt der Besitzer von Rosenkönig Pferd und Reiter auf die Bahn. Das hört sich schon gut an. Ja, du brauchst keine Angst haben, nur festhalten. Oder falls du ja, die Erwartung ist klar im Pferderennen, man will gewinnen oder man möchte gewinnen. Ne? Ob die anderen zulassen, werden wir sehen. Also wenn wir keine Chance hätten, wären wir hier nicht reingegangen in das Rennen. Also wir rechnen uns schon eine Chance aus. Der Trainer sieht sich das Rennen im Jockeyraum auf dem Monitor an. während der Besitzer es von seiner Loge auf der Tribüne aus verfolgt. Ich gucke Rennen getrennt von Besitzern, grundsätzlich. Ich ziehe mich an ein ruhiges Örtchen zurück, am liebsten dort, wo mich andere Menschen nicht belästigen können. Wenn es einen Trainerraum gäbe, wo jeder sein Einzelzimmer hat mit Monitor, würde ich den benutzen, weil ich möchte ein Rennen analytisch beobachten und nicht geprägt von Emotionen. Also es gibt Rennen, da kann man machen, was man will, man merkt sein Herz bubbern. Das ist einfach so. So, ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte da viel Abi-Brüder sein. Aber da ist man einfach nervös davor. Und es gibt Rennen, da sehe ich das eigentlich ganz ruhig und gelassen. Das ist ganz unterschiedlich. Das hat nichts mit der Größe eines Rennens zu tun. Das kommt manchmal bei Pferden, wo man vielleicht Angst hat, dass es mit der Startmaschine nicht klappt. Oder ein Rennen, was besonders wichtig ist fürs Pferd, für die weitere Laufbahn. Ja, sowas. Das ist nicht so vorhersehbar. Ja, wird wohl was sein. Muss man erst mal morgen analysieren. Das ist nicht real. Ja, da musst du hart sein. Da musst du Demut kennenlernen. Oh je, na ja. Der Trainer ist dafür verantwortlich. 48. Lief ein bisschen enttäuschend. Hier hat eigentlich echt ein schönes Rennen direkt hinterm Führpferd. Nur leider da, wo ich gedacht hatte, jetzt kommt was, kam leider gar nichts. Das war so ein bisschen ernüchternd. Wenn ein Pferd seine Leistung nicht bringt, muss es Ursachen haben. Und die gilt es dann zu erforschen. Und das ist eben auch der Schwierigkeitsgrad für Trainer und Tierarzt. Das Pferd redet ja nicht. Und da ein Pferd immer noch genetisch gestrickt ein Fluchttier ist, wird es also immer versuchen, irgendwelche Schwächen zu kaschieren. Wenn Sie eine Herde Zebras oder Gazellen sehen und irgendeiner hat was, die wird sich also in der Herde verstecken, um nicht den Beutegreifern als erstes zum Opfer zu fallen. Es muss also seine Schwächen kaschieren. Und das probieren normalerweise alle Fluchttiere, auch das Pferd. Also wenn ein Pferd lahm geht, unser durchgezüchtetes Zivilisationspferd, dann hat es ernsthaft was. Und so eine kleinen Sachen wie eben Entzündungen, wo wir Menschen sagen, oh, mir tut's heute alles so weh, ich gehe mal lieber ins Bett. Das wird das Pferd nicht tun. Man kann nicht wissen, wie das Rennen gelaufen wird. Man weiß nicht, wie die Pferde überwintern. Man kann mit ihnen nicht sprechen. Und doch können sie in wenigen Sekunden grandiose Leistungen bringen. Und dieses Faszinosum, dieses spannende Sport, der ist es, der Kumpel und Könige seit Jahrhunderten glücklich macht. Der Rennsport ist schon ein sehr harter Sport. Alle Menschen, die mit den Pferden arbeiten, verdienen in der Regel sehr wenig, außer wenn sie ein Top-Jockey und Top-Trainer sind, das sind die wenigsten. Es ist zeitlich ein wahnsinnig hoher Einsatz. Gesundheitlich haben sie oft hohe Risiken und es ist auch nervlich anstrengend. Wenn 10 Besitzer in den Führing gehen, um die Pferde für das nächste Rennen zu sehen, glauben die alle, dass sie gewinnen, nur sie wissen, es wird 9 Verlierer geben. Und das ist eben auch für Reiter, für Trainer, für Besitzer ganz, ganz wesentlich, wie man mit den sehr vielen Niederlagen umgeht. Wenn man Angst hat, sollte man meiner Meinung nach wirklich aufhören, weil es einfach gefährlich ist für einen selber und vor allen Dingen auch für die anderen, weil man einfach unsicher reitet. Ja, da gibt es eine Form der natürlichen Auslöse. Wenn ich keine Ritte mehr bekomme, dann habe ich auch kein Arbeitsfeld mehr. So ist das. Das Aufhören des Rennreitens ist gar nicht so einfach. Denn das heißt, das Eingeständnis, dass man es nicht mehr schafft, Dazu muss man sich überwinden, sich das einzugestehen. Und das bedeutet eigentlich, in diesem Sport Schwäche einzugestehen. Als ich aufgehört habe, bin ich erst mal 1-2 Jahre lang gar nicht mehr auf die Rennbahn gegangen. Weil das ist eine trostlose Situation, da an den Rails zu stehen und nicht mehr dabei zu sein. Das war immer traurig. Deswegen bin ich dann gar nicht mehr hin. Für Dennis wäre das keine Option. Im Winter gehe ich im Rahmen halt von meinem Studium, dann mache ich mein Pflichtpraktika, gehe ich 3 Monate nach Hongkong, um da im Rennsponsoring und Rennmarketing ein bisschen reinzuschnuppern. In Hongkong ist der Rennsport, sag ich mal, sehr, sehr groß, hat Stellenwert, sag ich mal, eigentlich noch höher wie bei uns der Fußball. Da in der Stadt lebensgroße Plakate von den Jockeys, von den Wolkenkratzer runter, und dann ist halt, sag ich mal, so ein ganz anderer Stellenwert. Man hat auch als Clubjockey selber Wohnung, Auto plus das Festgehalt. Das kriegt man immer, egal ob man Erfolg hat oder nicht. Und ist halt in China wirklich oder auch in Hongkong, dadurch, dass die Menschen so abergläubig sind, sag ich mal, es entscheidet sich schnell, ob man Erfolg haben wird oder nicht. Wenn man am Anfang direkt Erfolg hat, heißt das, man bringt Glück. Und wenn man von Anfang an nicht der erste Rennen gewinnt und keinen Erfolg hat, ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen, weil man dann nur die schlechteren Pferde kriegt, weil die denken, okay, der bringt Unglück. Drittes Rennen. Diana Trial. Dennis tritt an mit Shivaccia aus dem Stall seines Trainers Uwe Stech gegen Nightflower, die er im Training für seinen Vater reitet. Noch einen Tipp verraten. Mal gucken. Ja, dann nehmen wir nochmal den Herrn Petrosa, ja, mit der 2, mit Alles. Und der dürfte auch Erster oder Zweiter sein. Da der Stall 3 Pferde drin hat, wird er sich ja wohl den Besten davon genommen haben. Nightflower. Ja, wenn man die Formen sich anguckt, 3-mal Zweiter. Warum soll er heute nicht wieder Zweiter werden? Ist eben Pferd, man sagt dazu Kleber. Und demzufolge ist es kein Gewinnertyp. Ja, und wenn eben nicht nach vorne kommt, dann passt das gewesen. Dann wird er wahrscheinlich wieder Zweiter oder Dritter. Ja, es sind ja nicht gerade die schlechtesten Pferde da drin. Und demzufolge lassen wir uns überraschen. Das Rathaus kommen immer so die spannendsten Gerüchte auf, weißt du? Würde der Sohn denn gegen den Vater reiten? Ich sage, na logisch, ansonsten kann er den Job nicht machen. Und er ist ihn für immer los. Das geht ganz schnell in dem Geschäft. Die Frage habe ich eben auch schon bekommen. Ja, immer wieder. Ich sag, er reitet das Pferd. Interessiert nicht, ob es für seinen Vater ist oder der Trainer XY der andere ist. Da geht es plank, ja, pur um den Sieg. Ja, was wird Nightflower mal, was für eine Taktik? Ich habe gesagt, ja, ich kenne die Stute gut, ich kenne den Andrasch gut, ich kenne meinen Vater gut, die Taktik kenne ich nicht, aber ich kann es mir denken. Ja. Weißt du, die vermuten da immer irgendwo Betrug, die Menschen. Ja. Und warum? Weil die Menschen schlecht sind. Die VIP-Gäste sehen sich die Rennen von der Clubtribüne aus an. Also was ich hier liebe, ist die Atmosphäre, dass man völlig raus ist aus seinem Leben, aus der Stadt als Berliner, dass man hier am Grünen ist und da diesen traumhaften mit den Tribünen und das Wetten, der Wettspaß, die Spannung, das Adrenalin. Schöne Hüte natürlich. Also ich finde, mir macht es Spaß, einen Hut zu tragen, und ich animiere alle, die hierher kommen, auch einen Hut zu tragen, weil ich finde, das gehört ein bisschen damit dazu, diese Shownummer und ein bisschen Showlaufen. Nee, ich gehe im Führing und dann stehe ich hier sehr gerne irgendwie kurz vorm Einlauf. Und dann gucke ich mir den ganzen Pferd mit den Jockeys, denke ich, gucke ich den tief in die Augen, und dann bewerte ich das instinktiv aus dem Bauch raus auch. Boxen auf in diesem Augenblick zum Diana Trial über 2000 Meter. Guter Start der Favoritin Nightflower. Aal setzt sich an die Spitze mit zwei Längen also. So sind die Pferde jetzt in der Zielgeraden angekommen. Auf die 400 Meter Marke geht's zu und voraus ist hier Eduardo Pedrosa auf Aal. Vorne Nightflower gegen Aal. Nightflower oder Aal. Andra Stark oder Eddie Pedrosa am Monat dabei. Mehr in der Bahnmitte Tuff, Donner und Weichsel, aber Nightflower an der 100 Meter Marke hat sich gelöst von den anderen im Diana-Trail und da kommt auch keiner mehr ran. Andra Stark gewinnt das Diana-Trail mit Nightflower. Zweite wird wohl noch Aal im Zielfoto, dann am Monat dritte vor Weichsel, vor Tuff, Donner, Bailey, Shivacha, Vega, Ice on Me und Ovambo Lady. Shivacha wird chancenlos Sechste. Eine Niederlage, die Dennis akzeptieren kann. Was er nicht akzeptieren kann, ist, wenn er während eines Rennens behindert wird. Rennen war ein bisschen unglücklich, leider behindert worden in der Zielgeraden. Und dann kamen sie nicht mehr so recht in Tritt, aber ich denke, mein nächstes Mal wird sich dafür revanchieren können. Dennis spricht den Kollegen im Jockeyraum an. Adri de Vries ist schon lange im Geschäft und 25 Jahre älter als Dennis. Dennis, von mir musst du nicht zurücknehmen. Mit musst du nicht zurücknehmen. Wirklich. Kannst du auch mal auf die Presse gehen. Ja, aber Andras und ich sind da zu zweit und du lässt voll reinlaufen. Wo soll ich denn hin? Donau, das Pferd, das Adri de Vries in diesem Rennen geritten hat, ist auf einem Auge blind. Damit rechtfertigt der Jockey sein Manöver, das Dennis möglicherweise den Sieg gekostet hat. Ja, aber wo sollen wir hin? Sag mir das. Ja, aber du kannst einmal wegnehmen. Was willst du da in die Mitte, wenn ich einmal einen Schlenker mache? Gehst du auf die Presse? Ja, aber warum willst du überhaupt reinlaufen? Warum lasse ich reinlaufen? Weil ich ein Auge hat. Weil ich immer so draufhänge. Aber hast du nicht hingeguckt? Du hast nur auf den Boden geguckt. Nee, ich versuche meine Position zu halten. Nee, hast du auch richtig gemacht. Machst du gut so. Die anderen sind natürlich teilweise auch 20, 25 Jahre dabei und ist natürlich so, die, die mehr Erfahrung haben, wissen auch, wo sie die Unerfahrenheit von jüngeren Reitern ausnutzen können. Mal irgendwann merkt man auch, wo man da ausgenutzt oder im Rennen auch mal weggedrückt wird. Da hält man natürlich dagegen, weil man das irgendwann weiß und sowas nicht mit sich machen lässt. Ist jetzt mittlerweile ein anderer Respekt, auch vor allen Dingen vor den Top-Jockeys wie de Vries, vor Starke, Pedrosa, Minarek, sag ich mal, das sind alles Jockeys, die kenne ich, seit ich laufen kann. Früher war es so, es waren wirklich, ja, für mich Superstars und jetzt ist es einfach, es sind Kollegen, aber trotzdem immer noch auf jeden Fall Vorbilder. Das Erste, was ich sehe, wenn ich morgens aufwache, ist erstmal ein Pferd von hier vom Großen Preis von Berlin. Da habe ich so eine 1 Meter mal 1 Meter große Leinwand hängen und da freut man sich natürlich jeden Morgen aufzustehen und ist direkt erstmal gut gelaunt. All das, was wir hier machen, ist also letztendlich nicht sicher und irgendwie doch sehr endlich. Ich finde, da kann ich nicht wesentlich drauf bauen und dass es ja einen Gott gibt, der mich total liebt, annimmt, wie ich bin. Das gibt mir also deutlich mehr Sicherheit als zum Beispiel Geld auf meinem Bankkonto. Also wenn ich praktisch mal so anfange zu träumen, in dem Moment denkt man so zum einen an die größten Erfolge, die man so hatte, aber auf der anderen Seite auch sehr stark so an die Zukunft, wenn man weiß, für das große Rennen habe ich ein großes Pferd und stellt sich dann vor, wie es sein könnte und träumt so ein bisschen, ja. Aber die Vorstellung zerspringt meistens schon am Tag selber, weil es einfach, es kommt einfach anders. Wenn einer immer diese Sicherheitsfrage aufwirft, dann bedeutet das, ich habe vor irgendwas Angst. Und das habe ich eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Wenn der Rennsport in Deutschland von heute auf morgen pleite gehen würde, schätze ich mich selber als so ein, dass ich auch noch was anderes machen kann. Also muss ich diese Akte schließen und gehe das nächste Kapitel an. Ritze. Der Jockey. Realisation Tim Staffel. Sprecher Tristan Pütter. Mit Dennis Schirgen, Uwe Stech, Gerd Schöning, Sergei Gorjanow, Gunter Barth, Ralf Schnur, Frank Brieskorn, Lars Wilhelm Baumgarten, Nana Kuckuck und Besuchern der Rennbahn Hoppegarten. Ton Bernd Friebel. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Redaktion Tina Klopp.